سورة الحشر دي فزاملونج بسم الله الرحمن الرحيم im Namen Allahs des Allerbarmers des Barmherzigen سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und er ist der Allmächtige und Allweise. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Diese Sura wurde in einem bestimmten Kontext offenbart, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam nach Medina auswanderte. Dann gab es dort natürlich schon Menschen, die dort schon seit langerer Zeit lebten. Dort gab es einmal die Ansar, die dann zu Ansar wurden, die Muslime wurden, also eine muslimische Gemeinschaft. Dann gab es noch weitere jüdische Stämme, die den Islam nicht annahmen, Banu Nadir unter anderem und Banu Qaynuqa und Banu Qurayza. Das waren drei von diesen Stämmen. Und das war im Osten von Medina. Und mit all diesen machte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, mit allen Medina-Bewohnern einen Vertrag, eine Art von Friedensvertrag, dass wir werden zusammenhalten, wir werden keinen gemeinsamen Feind unterstützen und weitere Punkte, die nötig waren, um ein friedliches, produktives Zusammenleben zu ermöglichen. Aber Banu Nadir, und das könnt ihr in der Sira nachlesen, brach diesen Vertrag immer und immer wieder, wie ich schon mal angedeutet habe, gerade Banu Nadir. Und bis dann irgendwann solche Umstände entstanden, dass die Muslime keinen anderen Weg mehr sahen und das auch nötig war, um weitere wirklich große Gefahren von den Muslimen abzuwenden. Also weil die Vertragsbrüche von Banu Nadir von solch einer Art waren, dass sie wirklich fast, wenn Allahs Hilfe nicht gewesen wären, dass sie fast wirklich die Muslime vernichtet hätten, weil die sich auf solch eine Art und Weise Verrat geübt hatten. Und deswegen kam es dann halt irgendwann so weit, dass sie aus Medina vertrieben wurden. Da gibt es dann verschiedene Auslegungen, ob sie dann erst von Medina nach Khaybar vertrieben wurden oder direkt von Khaybar nach Scham vertrieben wurden. Mit der ersten Versammlung, die hier gemeint ist, Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Mit der ersten ist also diese Vertreibung aus Khaybar gemeint. Khaybar war ein Ort in der Nähe von Medina, wo sie dann halt also lebten. Von dort wurden sie dann vertrieben. Und letztendlich, ganz und gar vertrieben, wurden sie dann erst in der Zeit von Umar. Und manche sagen, dieses ist dann die zweite Versammlung, die dann unter Umar radiallahu an, als er Khalifa war, stattfand. Manche andere sagen, die zweite Versammlung wird der Tag der Auferstehung sein. Ja, und so oder so, beides ist wahr. Die wurden später dann ganz und gar von Umar vertrieben und sind dann nach Scham gegangen. Und der Tag der Auferstehung ist eine Wahrheit in sich. Beides ist wahr. Also so wie in Surah Al-Anfal wir über die Schlacht von Badr mehr gelesen haben oder in der Surah At-Tauba über die Schlacht von Tabuk, über die Schlacht von Uhud haben wir in Surah Ali Imran, dann die Khandaq-Schlacht haben wir in Al-Ahzab ein bisschen mehr Details gelesen. Also genauso geht es hier um die Ghazwa Banu Nadir. Deswegen wird die Surah auch An-Nadir genannt, weil es mehr oder weniger um diese hier geht. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie vorziehen würden, und sie meinten, also Banu Nadir dachte, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Da kam Allah über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten, weil sie, als sie nämlich dann gehen mussten und vertrieben wurden, dann nahmen sie so viel mit, wie sie nur tragen konnten und machten dafür sogar die eigenen Häuser kaputt, um zum Beispiel Türen oder Rahmen oder einzelne Steine mitzunehmen und machten so ihre eigenen Häuser kaputt. So weit kann es also kommen, wenn Allah einem Volk zürnt, dass es mit eigenen Händen die eigenen Behausungen zerstört. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt. Also wer Einsicht besitzt, wer lernen will, wer sich selber bessern will, wer auf keinen Fall alte Fehler wiederholen will, der wird aus diesen Umständen eine Lehre ziehen. Und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung vorgeschrieben hätte, hätte er sie wahrlich im Diesseits gestraft. Und im Jenseits wird es für sie die Strafe des Höllenfeuers geben. Ja, Verrat ist ja an sich schon etwas sehr Hässliches, etwas sehr Gemeines, etwas sehr Übles. Und dann auch noch den Vertrag brechen mit einem Propheten, der für Wahrheit, Gerechtigkeit, Armenversorgung, Witwenversorgung, die Zuwendung zu Waisenkindern, für all diese edlen Werte steht, ihm im Rücken zu fallen, ihm und denjenigen, die mit ihm waren, das ist natürlich dann bei Allah etwas ganz besonders Verwerfliches. Dies dafür, dass sie Allah und seinem Gesandten entgegengewirkt haben. Und wer Allah entgegenwirkt, gewiss, so ist Allah streng im Bestrafen. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehen lassen, so geschah es mit Allahs Erlaubnis. und damit er die Frevler in Schande stürze. Denn dafür oder dagegen gab es auch viel Propaganda seitens der Feinde. Die Muslime haben Bäume gefällt, die Muslime haben Bäume gefällt innerhalb dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Das war aber in dem Moment strategisch wichtig gewesen. Und das war nun natürlich für die Feinde ein willkommener Anlass, etwas gegen die Muslime vorbringen zu können. Und für das, was Allah seinem Gesandten von ihnen als kampflose Beute zugeteilt hat, habt ihr weder Pferde noch Reitkamele in Trab gebracht, weil das die Gemeinde von Khaybar war in der Nähe von Medina. Die Muslime konnten zu Fuß dorthin gehen. Also solche Mühsalen und auch Einsatz von eigenem Besitz oder von Besitz im Allgemeinen, nämlich in Form von Pferden oder Reitkamelen und anderen Gütern, die man dafür natürlich mitbringen muss, die waren also nicht nötig gewesen, sondern Allah gibt seinem Gesandten Gewalt über wen er will. Also Allah hat dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam ohne größere Kampfhandlung Sieg über Banu Nadir gegeben. Ihr musstet euch dafür nicht auf Pferde setzen und weit wegreiten, in die Schlacht gehen. Und Allah hat zu allem die Macht. Und es wird ja von der kampflosen Beute gesprochen. Beute, die durch Kampfhandlung erworben wird, wird Ranima genannt. Und wie diese verteilt wird, das haben wir in Surah Al-Anfal schon gelernt. Welche aber ohne Kampfhandlung erworben wird, wie es in diesem Fall bei der Schlacht von oder bei der Raswa von Banu Nadir war, diese wird dann Fay genannt und die wird nicht so wie die Ranima-Beute verteilt, die hat eine andere Regelung und die wird ab der nächsten Ayah uns dargelegt werden. Es heißt also, was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah, seinem Gesandten und den Verwandten, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges, also dem Reisenden. Dies, also das wird nicht den Menschen gegeben, wie es ja normalerweise war. Wir haben gelesen bei der Beuteverteilung, dass die Soldaten, die Armeemitglieder, natürlich, die müssen ja auch verdienen, die müssen ja auch von irgendwas leben. Die kriegen dann also einen festen Teil von der Beute. Hier aber bei der kampflosen Beute, weil der Einsatz ihrerseits und die Mühsal des Krieges in dem Fall ja nicht auf sie zugetroffen ist, deswegen ist die Regelung anders. Das gehört dann also wem? Allah, seinem Gesandten, also der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, für sich, für seine Familie, den Weisen, den Armen und dem Sohn des Weges. Also alles Mittellose, die normalerweise würden wir sagen, das sind die Zakat-Empfänger, ja, aber die kriegen also von der Beute damit auch einen Teil. Dies, damit es nicht nur im Kreis der Reichen von euch bleibt. Denn der Besitz in der Gesellschaft hat so ungefähr die gleiche Rolle wie das Blut im Körper. Wenn das nicht gut zirkuliert und überall hinkommt, was passiert dann? Was passiert bei Blutstau im Körper? Ja, die Organe können absterben, man kann zu Vergiftungen kann das führen, zu Krankheiten, zum Tod kann das sogar führen, wenn das ganz schlimm wird. Deswegen, das Geld oder der Besitz im Allgemeinen in der Gesellschaft soll überall hinkommen, ohne dass man die Menschen enteignet. Aber in solchen Fällen, wo das erstmal ja keinem gehört, dann sollen auch die Armen und die Waisen und die anderen, die mittellos sind, auch etwas davon bekommen. Und die können dann vielleicht ihren Lebensunterhalt dann damit aufbauen, in Geschäfte investieren, auch zur Unabhängigkeit selber sich hochhelfen, damit der gesamte Besitz nicht in den gleichen Kreisen immer nur bleibt. Und dann sieht man dann solche Dinge wie die Slums vor der Stadt, wo die Menschen dann zu Verbrechen gezwungen sind, leider oft auch, wegen der Armut, wegen der Aussichtslosigkeit, wegen der strukturellen Armut, unter der sie leiden. Und diesen soll dann also hiermit auch eine Gelegenheit gegeben werden, einen Anteil am Besitz zu bekommen. Was euch der Gesandte gibt, das nehmt. Seid zufrieden damit. Allah wird nicht gefragt über das, was er befiehlt, aber ihr werdet befragt werden. Das darf man auch nicht vergessen. Das war natürlich auch eine große Aufrichtigkeitsprüfung der Gläubigen, dass jetzt, wenn sie mal nicht was bekommen oder wenn sie hier von der Beute nicht bekommen, wie es ja eigentlich nicht erwartet war für sie, ob sie dann trotzdem Gehorsam zeigen. Und natürlich haben sie Zufriedenheit gezeigt. Das werden wir gleich auch nochmal lesen, wie sie ihre Herzen geweitet hatten und wie sie damit gut umgehen konnten. Und dem Gehorsam, dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam gegenüber also, ist ein großes Zeichen für Iman. Was euch der Gesandte gibt, nehmt es. Was er euch untersagt, dann lasst es. Ihr enthaltet euch dessen und fürchtet Allah, gewiss Allah ist streng im Bestrafen. Das gehört den armen Auswanderern, also jetzt geht es weiter um die Verteilung der Fay, also der kampflosen Beute, den armen Auswanderern, die aus ihren Wohnstätten und von ihrem Besitz vertrieben worden sind, also die Leute, die aus Mekka nach Medina gekommen waren und natürlich ihren Besitz zurückgelassen hatten, ihre Häuser zurückgelassen hatten, komplett von Null nochmal anfangen mussten, weil sie nach Huld von Allah und Wohlgefallen trachten und Allah und seinem Gesandten helfen. Das sind die Wahrhaftigen. Und diejenigen, die in der Wohnstätte und im Glauben vor ihnen zu Hause waren, das sind jetzt die Ansar, die schon in Medina gelebt hatten, aber mit offenem Herzen die Auswanderer empfangen hießen, willkommen hießen und ihnen halfen mit was immer sie konnten, lieben all die, wer zu ihnen ausgewandert ist und empfinden in ihren Brüsten kein Bedürfnis nach dem, was diesen gegeben worden ist. Also die werden jetzt gelobt, dass auch wenn die Muhajirin mal mehr bekamen als die Ansar, dann haben die damit kein Problem gehabt, kein Bedürfnis nach dem gehabt, was diesen gegeben worden war. Und sie ziehen sie sich selbst vor, auch wenn sie selbst Mangel erlitten. Also sie geben ab, auch wenn sie selber dadurch Mangel erleiden. Das ist ja schon wirklich sehr ein hoher Charakter. Jemanden abzugeben ist ja schon mal sehr gut. Das macht jemand, der großzügig ist, der Allahs Belohnung will. Das ist schon mal sehr, sehr lobenswert. Aber dann jemanden zu geben und selber dabei zu opfern. Ja, manche sagen deswegen auch, dass diese Ayah ist über diese zwei Menschen, die einen Gast aufnahmen. Das Hadith kennt ihr bestimmt alle. Und selber hungerten, um ihn, diesen Gast, das Abendmahl zu ermöglichen, um ihn speisen zu können. Ja, also sich selber mal opfern, um anderen etwas zu ermöglichen. Allah liebt diese Eigenschaft und die Ansar werden hier so beschrieben. Und diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, das sind diejenigen, denen es wohl ergeht. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Schuh ist eine Sache, wenn Gier und Geiz zusammenkommen, dann wird das Schuh genannt. Also wer der vor der Habsucht, er will nichts hergeben, er will sogar noch mehr, also nicht nur, dass er nicht geben kann, sondern er will noch mehr dazu. Das ist die Habsucht, das ist Schuh, Gier und Geiz zusammen. Wer davor bewahrt ist, der ist wirklich dann von denen, denen es wohl ergehen wird. Denn wenn das Herz eng ist, dann ist das Tun von Gutem und Frömmigkeiten eigentlich fast gar nicht möglich. Ja, Geiz und Gier und Engherzigkeit, all das lässt das Gute dann sehr schwer erscheinen. Dass ich soll das jetzt tun, ich soll opfern, ich soll aushalten. Ja, für was denn? Was kriege ich denn sofort? Dann will man sofort einen Nutzen auch davon sehen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, bei Abu Dawud ist das überliefert, dass Iyakum wa Shuh, hütet euch vor Shuh, also dieser Habsucht, denn wahrlich, es vernichtete diejenigen, die vor euch waren. Shuh kann Menschen zu ihrer eigenen Vernichtung führen. Es befahl ihnen, also die Gier gebot ihnen, geizig zu sein und so waren sie geizig. Und es befahl ihnen, die Verwandtschaftsbande zu trennen und so trennten sie die Verwandtschaftsbande und es befahl ihnen Sündhaftigkeit und so handelten sie sündhaft. Oder dieser Sahabi, über den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, das wollte jemanden sehen, der zu den Paradiesbewohnern gehört und dann zeigte er auf einen bestimmten Mann. Und ein anderer Sahabi wollte wissen, was macht er denn so Besonderes, dass der Gesandte Allahs ihn sallallahu alaihi wasallam als Paradiesbewohner bezeichnet. Und blieb dann 3 Tage bei ihm und er machte nichts Besonderes an Gebeten oder an Fasten oder ähnlichem. Und letztlich fragte er ihn dann, was machst du eigentlich so Besonderes? Und der Mann sagte, ich weiß von nichts Besonderem, was ich tue, aber abends, wenn ich schlafen gehe, dann habe ich gegen keinen Muslim auf der Welt etwas im Herzen. So ungefähr heißt es im Hadith. Das ist der Sinn des Hadithes, den ich euch hier gerade nenne. Also das Herz frei haben von Abneigungen, Hass, Vorhaltungen, Geiz jemandem gegenüber, jemanden nicht verzeihen können, obwohl die Sache schon vielleicht lange vorbei ist. Also all diese kleinen Dinge, die wir pflegen im Herzen, die uns den Platz wegnehmen, für nämlich was? Um dort Iman, Licht, gute Eigenschaften aufzuziehen, wachsen zu lassen und dann zu den Erfolgreichen zu gehören. Und diejenigen, die nach ihnen gekommen sind, sagen, unser Herr, vergib uns und unseren Brüdern, die uns im Glauben vorausgegangen sind und lasse in unserer Herzen keinen Groll sein gegen diejenigen, die glauben. Unser Herr, du bist ja gnädig und barmherzig. Auch eine sehr schöne Dua. Zum Beispiel kann man die auch bestimmt machen, wenn man gegen jemanden, der Muslim ist, gläubig ist, etwas im Herzen hat. Soll man diese Dua machen, dass, Ya Rab, ich will das nicht im Herzen haben. Hilf mir, das zu reinigen. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Hier die Übersetzung habe ich euch gerade vorgelesen. Siehst du nicht jene, die heucheln? Sie sagen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind, von den Leuten der Schrift, wenn ihr tatsächlich vertrieben werdet, werden wir ganz gewiss mit euch vorziehen und wir werden niemals jemanden gegen euch gehorchen. Also das schworen die Munafiqin, den Banu Nadir zum Beispiel, dass wenn sie euch vertreiben, dann sind wir mit euch, wir gehen mit euch weg, was sie natürlich aber dann nicht taten. Und wenn gegen euch tatsächlich gekämpft wird, werden wir euch ganz gewiss helfen. Also im Falle des Krieges sind wir auf eurer Seite. Doch Allah bezeugt, dass sie wahrlich lügen. Ja, das sind keine Menschen, die opfern. Das sind Menschen, die den Rücken drehen, dich im Stich lassen, die keinem gegenüber Treue kennen. Wenn sie tatsächlich vertrieben werden, werden sie nicht mit ihnen vorziehen. Und wenn tatsächlich gegen sie gekämpft wird, werden sie ihnen nicht helfen. Und wenn sie ihnen auch tatsächlich helfen würden oder sollten, werden sie ganz gewiss den Rücken kehren und hierauf wird ihnen selbst keine Hilfe zuteil werden. Genau das hatte ja auch Shaitan bei der Schlacht von Badr gemacht. Ich bin mit euch, kommt, zieht in den Kampf gegen die Muslime, gegen den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Und als dann die beiden Gruppen gegenüberstanden, was machte er? Er machte eine Kehrtwendung und floh. Ja, und das ist genau Shaitan, Munafiqin, ja, immer wieder dasselbe. Wir haben ja schon gelesen, sie sind die Partei von Shaitan. Sie sehen dasselbe Verhalten, mehr oder weniger überall in denen, die den Glauben, Allah, das vollkommen Gute, das vollkommen Gerechte, das vollkommen Barmherzige bekämpfen wollen. In allen sind die gleichen Eigenschaften zu sehen. Wie werden sie noch beschrieben? Vor euch empfinden sie wahrlich größere Angst in ihren Brüsten als vor Allah. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht verstehen. Sie werden nicht alle gegen euch kämpfen, außer in befestigten Städten oder hinter Mauern. Ihre Gewalt ist untereinander stark. Du meinst, sie halten zusammen, doch ihre Herzen sind verschieden. Dies ist so, weil sie Leute sind, die nicht begreifen. Nicht begreifen, nicht verstehen, das sind alles Eigenschaften der Munafiqin. Allah möge uns von jeder einzelnen von dieser Eigenschaft reinigen. Die Frage, die sie stellt, du meinst, sie halten zusammen, doch ihre Herzen sind verschieden. Ist es nicht so, dass die Muslime heute vielleicht auch so erscheinen? Ja, das ist eine Frage, die wir uns auch alle stellen müssen, dass man äußerlich eins erscheint, aber die Herzen verschieden sind, wegen Kleinigkeiten man sich streitet, auseinandergeht, verschiedene Wege geht, wegen einer Sache, wo man nicht vielleicht dieselbe Meinung hat. Allah bewahre uns. Es ist wie das Gleichnis derjenigen, die es nahe vor ihnen erlebten. Sie haben die schlimmen Folgen ihres Verhaltens gekostet und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Es ist wie das Gleichnis des Satans, wenn er zu Menschen sagt, sei ungläubig. Wenn er dann ungläubig geworden ist, sagt er, gewiss, ich bin unschuldig an dir, gewiss, ich fürchte Allah, den Herrn der Weltenbewohner. Schaut mal, wie er das Gesicht wechselt, wenn es wirklich drauf ankommt. Und so wird das Ende von beiden sein, von beiden, alle, die so sind, die wie Shaitan reden, erstmal was versprechen und dann sich abwenden, im Stich lassen, lügen. Ihre beide Ende wird sein, dass sie im Höllenfeuer sein werden, ewig werden beide darin bleiben. Das ist der Lohn der Ungerechten. O die ihr glaubt, fürchtet Allah und eine jede Seele schaue, was sie für morgen vorausschickt. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist kundig dessen, was ihr tut. Was wird hier morgen genannt? Der Tag der Auferstehung. Das Jenseits wird hier morgen genannt. Was ist dann das Heute? Das Diesseits. Das war's, diese zwei Tage. Heute und morgen. Und klug ist, wer das Heute nutzt, um sein Morgen zu gestalten. Und seid nicht wie diejenigen, die Allah vergessen haben und die er dann sich selbst hat vergessen lassen. Das sind die Frevler. Nicht gleich sind die Insassen des Höllenfeuers und die Insassen des Paradiesgartens. Die Insassen des Paradiesgartens sind die Erfolgreichen. Und die können auch in dieser Welt auch schon nicht gleich sein, was deren Benehmen und deren Handlungen angeht. Und erfolgreich werden dann nur die Insassen des Paradiesgartens sein. Wenn wir diesen Koran als Offenbarung auf einen Berg hinabsendeten, würdest du ihn wahrlich aus Furcht vor Allah demütig werden und sie spalten sehen. Diese Gleichnisse prägen wir den Menschen, auf dass sie nachdenken mögen. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Wenn der Koran auf einen Berg hinabgesendet würde, wie hart muss dann das Herz sein, welches den Koran hört und dann immer noch nicht sich erweicht? Wenn ein Berg sich sogar spalten würde, aus Furcht vor Allah demütig werden würde und der Mensch Allahs Worte vernimmt, weder Demut zeigt, noch Weichheit des Herzens zeigt, noch über die Gleichnisse, die Allah prägt, nachdenkt. Allah bewahre uns vor solch einer Härte des Herzens. Allah möge uns weiche Herzen geben, die das Koran hören noch weicher macht und die dann demütig sind. Demütig vor Allah müssen wir sowieso sein, aber auch demütig vor der Schöpfung von Allah. Sich nicht hochmütig den anderen gegenüber verhalten, andere geringschätzig, verachtend behandeln. All das gehört dazu, demütig zu sein. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der Kenner des Verborgenen und des Offenbaren. Er ist der Allerbarmer und Barmherzige. Er ist Allah, außerdem es keinen Gott gibt, der König, der Heilige, der Friede, der Gewährer der Sicherheit, der Wächter, der Allmächtige, der Gewalthaber, der Stolze. Preis sei Allah, und erhaben ist er über das, was sie ihm beigesellen. Er ist Allah, der Schöpfer, der Erschaffer, der Gestalter. Sein sind die schönsten Namen. Ihn preist alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Und er ist der Allmächtige und Allweise. Huwallahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-Asma'u al-Husna yusabbihu lahu ma fi al-Samawati wal-Ard wa huwa al-Azizu al-Hakim. Tasbih am Anfang der Sura und am Ende. Tasbih im Anfang von fast jeder Sura, die wir jetzt in letzter Zeit gelesen haben. Haben auch wir das Lobpreisen Allahs in unserem Leben aufgenommen? Wenn man hört, dass alles in den Himmel und auf der Erde Allah lobpreist, da stellt sich doch die Frage, wenn das so beschrieben wird, werden wir auch zu denen gehören, über die Allah sagt, dass dies sind die Menschen gewesen, die mein Lob gepriesen haben. Surah Al-Mumtahana, die Geprüfte, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Diese Sura ist auch wieder in einem bestimmten Kontext, die ersten paar Ayat offenbart worden oder beschreiben einen bestimmten Umstand, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam den Plan ausarbeitete, Mekka zu erobern, dann sollte dieser Plan natürlich sehr geheim gehalten werden. Den Mekkanern sollte möglichst keine Gelegenheit gegeben werden, sich vorzubereiten, um eine kämpferische, militärische Auseinandersetzung zu vermeiden. Sonst hätte es vielleicht zu viel Blutvergießen und viel Verlust geführt. Und da gab es also einen Sahabi, Hatim bin Abi Balta'a, der dann aber einen geheimen Brief schrieb, um die Mekkaner zu informieren, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam bald zu ihnen kommen würde. Dieser Brief wurde einer Frau dann gegeben, die diesen Brief nach Mekka bringen sollte. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erfuhr von diesem Umstand durch Offenbarung und schickte dann Ali radiallahu an und ein paar andere noch los, um diese Frau zu sicherzustellen, also den Brief sicherzustellen und den Brief bei dieser Frau zu finden. Und sie gingen dann los und genau bei dem Platz, den der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihnen gesagt hatte, fanden sie auch die Frau, fragten sie nach dem Brief. Sie verneinte erst, nein, ich habe ja gar keinen Brief, und dann mussten sie nochmal nachdrücklich darum bitten oder danach verlangen, und schließlich holte sie ihn aus ihren Haarflechten heraus, also hatte den unter den Haaren so versteckt. Und der Brief wurde somit sichergestellt und der Kampf wurde vermieden. Und dieses große, große geschichtliche Ereignis von Fath Mekka, von der Eroberung Mekkas, der Etablierung des Islams auf der arabischen Halbinsel, kam dann quasi fast ohne Blutvergießen, also wirklich nur eine Handvoll Menschen wurden dann wegen größeren Vergehen bestraft, aber fast ohne Blutvergießen, solch eine große historische Umwälzung fand dann statt. Was wir in dieser Aya dann auch lernen werden, dass man also wegen diesem Sahabi, der den Brief geschrieben hatte. Er hatte nämlich den Brief geschrieben, um seine eigene Familie dann vor dem Zorn der Mekkaner zu bewahren. Weil er dachte, wenn ich den Brief schreibe, dann freuen die sich, dass, schau mal, der und der hat uns gewarnt. Sie würden sich dann freuen über ihn und seine Familie würde dann bewahrt bleiben. Klar, das war eine Sorge von ihm, aber in der Religion ist das so und jedem größeren Unternehmen ist das so, dass man das Allgemeinwohl über die persönlichen Interessen stellen muss. Man muss das persönliche Interesse opfern für das größere, allgemeinere Wohl. Was wäre nämlich sonst passiert? Es hätte viele, viele Tote gegeben, viel Blutvergießen gegeben, wenn die Mekkaner sich auf den Kampf hätten vorbereiten können. O, die ihr glaubt, nehmt nicht meine Feinde und eure Feinde zu Schutzherren. Also denkt nicht, dass die euch feindlich gesinnt sind, weil ihr Verrat übt, dass sie dann auf einmal eure Freunde wären. Nehmt solche Menschen nicht zu Schutzherren, indem ihr ihnen Zuneigung entgegenbringt, wo sie doch das verleugnen, was von der Wahrheit zu euch gekommen ist. Ja, also ihr seht schon, das ist dieser Sahabi jetzt gewesen, der genau das also getan hatte. Und den Gesandten und euch selbst vertreiben, weil ihr an Allah, euren Herrn, glaubt. Also denkt doch mal, was sie euch alle schon angetan haben. Und jetzt wollt ihr denen gegenüber Treue zeigen, indem ihr Verrat an den eigenen Menschen übt. Nehmt sie nicht zum Schutzherren, wenn ihr wirklich ausgezogen seid, zum Abmühen auf meinem Weg und im Trachten nach meiner Zufriedenheit. Tut das nicht, indem ihr ihnen heimlich Zuneigung zeigt, wo ich doch besser weiß, was ihr verbergt und was ihr offenlegt. Und wer von euch das tut, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. Wenn sie auf euch treffen, sind sie euch Feind und strecken gegen euch ihre Hände und ihre Zungen zum Bösen aus. Also sie wollen euch nur Böses antun. Sie möchten gern, ihr würdet ungläubig. Nicht nützen werden euch eure Blutsverwandten und auch nicht eure Kinder. Am Tag der Auferstehung wird er Allah zwischen euch entscheiden und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und für diese komplette Treue, für dieses absolute Hingeben der Sache Allahs gegenüber, habt ihr doch ein schönes Vorbild. Ihr habt doch ein schönes Vorbild in Ibrahim und denjenigen, die mit ihm waren, als sie zu ihrem Volk sagten, Wir sind unschuldig an euch und an dem, dem ihr anstatt Allahs dient. Also wir haben nichts damit zu tun, dass ihr mit Allah Schirk macht. Wir verleugnen euch und zwischen uns und euch haben sich Feindschaft und Hass auf immer offenkundig gezeigt, bis ihr an Allah alleine glaubt. Dies, außer das Wort Ibrahims zu seinem Vater, ich werde ganz gewiss für dich um Vergebung bitten. Doch vermag ich für dich vor Allah gar nichts auszurichten. Unser Herr, auf dich verlassen wir uns und dir wenden wir uns reuig zu. Und zu dir ist der Ausgang. Unser Herr, mache uns nicht zu einer Versuchung für diejenigen, die ungläubig sind. Und vergib uns, unser Herr, du bist ja der Allmächtige und Allweise. Ich habe dir in ihnen ein schönes Vorbild, und zwar für einen jeden, der auf Allah und auf den jüngsten Tag hofft. Wer sich jedoch abkehrt, so ist Allah der Unbedürftige und Lobenswürdige. Vielleicht setzt Allah zwischen euch und denjenigen von ihnen, mit denen ihr verfeindet seid, Zuneigung. Also das kann auch passieren und das passierte auch. Diese frohe Botschaft wurde wahr, die Mekkaner wurden Muslime und wurden große Menschen im Islam, die brachten später nach ihrem Islam auch große Opfer für den Islam und es entstand eine Brüderschaft, eine Zuneigung zwischen denen, die mal miteinander verfeindet waren. Und Allah ist allmächtig und Allah ist allvergebend und barmherzig. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Also dieses Nicht-Zuneigung zeigen und Nicht-Loyalität haben gilt für die, die euch bekämpfen, die die Religion bekämpfen. Da gibt es aber viele andere Menschen, die nicht kämpfen, die wissen nichts darüber, die haben ganz andere Probleme, die sind freundlich, die sind... Oder halt nicht feindlich gesinnt, die müssen auch nicht mal freundlich sein, die sind nicht feindlich gesinnt. Allah verbietet nicht im Geringsten, dass man diesen Menschen gegenüber gütig ist, sie gerecht behandelt. Im Gegenteil, das soll man sogar machen, weil so verbreitet sich natürlich ja auch die Religion. Und besonders jetzt im Falle von, wenn einer konvertiert und die Eltern sind trotzdem natürlich Eltern und die lieben das Kind und wollen das Beste für das Kind. Gerade Eltern oder Verwandte, die soll man auch weiterhin gut behandeln, wenn nicht sogar besser behandeln als vorher, weil der Islam einen lehrt, die Rechte auf die beste Art und Weise zu geben. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und zu eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Schutzherren zu nehmen. Also da soll man mit der Zuneigung, der Treue, dem Verrat den eigenen Leuten gegenüber natürlich dann aufpassen. Gewiss, Allah liebt die Gerechten, und hier sagt er, diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. Oder ihr glaubt, wenn gläubige Frauen als Auswanderer zu euch kommen, dann prüft sie. Allah weiß besser über ihren Glauben Bescheid. Wenn ihr sie dann als gläubig erkennt, dann schickt sie nicht zu den Ungläubigen zurück. Weder sind sie ihnen zur Ehe erlaubt, noch sind sie ihnen, also diesen Frauen, erlaubt. Und gebt ihnen jedoch, was sie früher als Morgengabe ausgegeben haben. Also die Kafir-Ehemänner, die diese Frauen ja jetzt verlassen haben, die sollen dann aber trotzdem ihre Mahr zurückbekommen. Es ist für euch kein Vergehen, sie zu heiraten, wenn ihr ihnen ihren Lohn gebt. Und wenn ihr sie dann heiraten wollt, dann ist das okay, aber ihr müsst ihnen, diesen Frauen, dann ihr Mahr geben. Und haltet nicht an der Ehe mit den ungläubigen Frauen fest und fordert, was ihr als Morgengabe ausgegeben habt, zurück. Auch sie sollen zurückfordern, was sie ausgegeben haben. Das ist Allahs Urteil. Schaut mal, hier geht es um Unglauben und Glauben. Und Auswanderung und der eine geht dahin und der andere dorthin, aber die Rechte, was die materiellen Rechte angeht, wer wem Mahr wann gegeben hat, jeder soll das zurückbekommen, was ihm zusteht. Sei er ungläubig, gläubig oder sonst was. Ja, den Ungläubigen, die ihre Frauen jetzt verzichten müssen, weil die Frauen gläubig geworden sind, nicht mehr mit ihnen bleiben wollen, okay, die Ehe wird geschieden, ihr könnt sie jetzt heiraten, die sind wie geschiedene Frauen oder die sind geschiedene Frauen, aber gebt den Ex-Ehemännern ihre Mahr zurück und auch ihr sollt eure Mahr zurückverlangen. Das ist Allahs Urteil. Er richtet zwischen euch und Allah ist allwissend und allweise. Und wenn euch etwas von euren Gattinnen bei den Ungläubigen verloren geht, also wenn Frauen nicht bei muslimischen Ehemännern bleiben wollten und die sind weggelaufen dann und sind zu den Ungläubigen gegangen oder bei den Ungläubigen geblieben oder nicht mit ausgewandert, dann... Die Mahr geht dabei verloren, man hat keine Möglichkeit, ihr zurückverlangen, und ihr dann in einer Strafmaßnahme Beute macht, dann gebt denjenigen, deren Gattinnen fortgegangen sind, so viel, wie sie zuvor für sie ausgegeben haben, und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Ja, dann macht das quasi wieder wett, indem ihr dann denjenigen, deren Gattinnen fortgegangen sind, so viel gebt, wie sie ausgegeben hat. Ja, dass sie halt an ihr Geld wieder zurückkommen. Und fürchtet Allah, an den ihr glaubt. Ja, dass keiner sein Recht einfach so aufgibt. Es wird so weit wie möglich versucht, jedem sein Recht wieder zurückzugeben.